Ja, hallo und herzlich willkommen zum 28. Coincast. Heute wieder einmal ein News-Podcast, bevor wir dann nächste Woche mit einem Podcast zu Bad 68 weitermachen. Ganz zu Anfang ist natürlich wie immer mit dabei Christian. Doch. Ja, und da würde ich mal sagen, fange ich mal an mit den Geschehnissen bei uns im Wiki. Da ist ja, läuft ja derzeit noch das Qualitätsoffensiven-Wochenende. Und wir sind ja dicht daran dabei, einen neuen Rekord zu schaffen. Also rund 30 Artikel haben wir schon geschafft und 50 ist der Rekord. Also ich bin auch fleißig am Bearbeiten und füge da gerade die ganzen Handlungen zu den aktuellen Kapiteln hinzu. Also ich bin gespannt, ob wir da einen neuen Rekord schaffen können. Ja, soweit zum Wiki. Dann mache ich mal weiter mit dem Bad 68. Der erscheint ja bald oder morgen am Montag, dem 6. Dezember, passend zu Nikolaus hier in Deutschland. Und ja, da erwarten euch dann auch wieder 11 neue Fälle. Und ja, also wer den Band noch nicht vorbestellt haben sollte, so wie ich und Christian und ich, der ja, sollte auf jeden Fall noch zuschlagen und zu seinem Manga-Händler laufen und sich den Band kaufen. Also ich bin jetzt nicht so gerade angetan von dem Band, aber es ist natürlich ein Detective Conan-Band, deswegen muss ich ihn auch wieder haben. Ich weiß nicht, ob du noch eine Meinung zu dem Band hast, Christian? Ja, also ich muss ihn sowieso kaufen, weil ich kaufe mir ja jeden neuen Band und schon allein wegen dem Conan-Cast. Ja, richtig. So, da würde ich mal sagen, war es das auch für Deutschland und dann machen wir mal weiter mit Japan. Da fange ich einfach mal direkt an mit dem Anime und dem 15. Kinofilm, der jetzt angekündigt wurde. Also wie jedes Jahr läuft da jetzt 2011 auch wieder ein neuer Kinofilm in Japan an. Und zwar genau am 16. April 2011 und der Titel heißt Shimnoku no Quota. Das heißt übersetzt so viel wie 15 Minuten der Stille oder die Viertelstunde der Stille. Ich hoffe mal, dass der Film ein bisschen länger geht als 15 Minuten und ja, also es klingt auf jeden Fall schon mal sehr interessant, was der Titel so alles schon vermuten lässt. Und da ist jetzt auch schon die offizielle Seite zum Kinofilm online gegangen und da sieht man dann eben auch schon mal so den ersten Trailer. Und bei dem ersten Trailer, da, ja, der sagt jetzt noch nicht ganz so viel, aber man merkt halt schon mal, dass der Film im Winter spielen wird, obwohl der halt im Frühjahr, wie immer, in Japan rauskommt. Und dann erhält die Polizei eine Drohung aus der Präfektur Toshigi. Ja, wem das jetzt nicht sagen sollte, ich habe da mal recherchiert, das liegt östlich von Gunma, beziehungsweise nördlich von Tokio, also ist auch ziemlich nah dran. Und dann erwähnt Megure auch noch Bomben, die gelegt sein sollen, halt wie in jedem Kinofilm bald überall Bomben. Und dann sieht man eben eine Uhr runterzählen und danach gibt es eine Explosion. Ja, wie in jedem Kinofilm sind natürlich auch die Detective Boys mit dabei. Und was für mich ganz überraschend ist, dass Kogoro anscheinend einen Fall selber zu lösen scheint. Also er vermutet, er zeigt da mit seinem Finger auf den Täter und ja, klingt sehr überzeugend. Und dann sieht man auch noch Ran, wie sie mit Shinichi telefoniert und ihn anschreit, dass er sie retten soll. Ja, ganz laut. Und also ich bin schon mal gespannt, was denn da für ein neuer Film kommt. Das mit Winter ist ja auch schon mal wieder ein neuer Aspekt, den ich sehr interessant finde. Und auch der Titel lässt, wie ich schon gesagt habe, viel Hoffnung. Und ja, also ich freue mich schon auf den Film, auch wenn ich erstmal auf Film 14 gespannt bin, der bald in Deutschland erscheinen sollte. Ich weiß nicht, ob du noch eine Meinung hast zum Film, Christian? Ja, also ich finde, bis jetzt klingt es deutlich spannender als Film 14, obwohl ich jetzt Film 14 auch noch nicht geschaut habe, oder also noch nicht ganz zumindest. Und ja, also bis jetzt auf jeden Fall drücke ich dem Film die Daumen und denke mal, der wird ziemlich spannend werden. Also spannender als der jetzt, denke ich mal, mit Kaito. Ja, bisher war ja immer so ein eintöniger Stil bei den letzten Filmen, also ich fand die nicht ganz so gut. Ich denke mal, vielleicht schaffen die es jetzt wieder mit Film 15 irgendwie so auf frühere Filme zurückzukommen, wo die ich eigentlich auch deutlich besser fand. So Film 6 oder so, halt mein Lieblingsfilm. Ja, 15 Minuten der Stille kann ich nochmal sagen, das ist eben auch angelehnt an die Zahl des Films. Das ist ja der 15. Film und da ist es eben offensichtlich, dass das 15 Minuten der Stille, dass das irgendwie so eine Parallele ist. Ja, dann würde ich sagen, machst du jetzt mal weiter mit den aktuellen Anime-Episoden, die laufen ja auch noch in Japan. Yep. Also dann fange ich mal an mit der Episode 596, das ist ein Filler. Das fallende Alibi heißt der übersetzt und ja, das fallende Alibi, das ist ja fast ist ja in den meisten Conan-Folgen so, dass dann irgendein Alibi wasserdicht scheint und dann und dann eben aufgelöst wird von Conan, also klingt erstmal nicht so interessant, aber Ist ganz gut eigentlich. Also Conan Ran und Kogoro sind nämlich auf dem Weg zu dieser Produktionsfirma, die Yaiba produzieren. Da ist eben Kogoro eingeladen worden dahin. Und als er hinkommt, ruft er dann erstmal seinen Kontaktmann an, den er da eben anrufen soll. Den ruft er an, mit dem telefoniert er dann. Und dann während des Telefonats fliegt dann eben vor den Augen von Ran Conan und Kogoro eine Leiche. Also eine Leiche von oben runter. Also die schauen aus dem Fenster raus und da fliegt eine Leiche zu Boden, also stürzt zu Boden. Und ja, das wirkt jetzt erstmal nicht so spannend, weil das ist immer so typisch bei diesen Filmen, dass das sofort die Leiche kommt nach 2, 3 Minuten. Aber naja. Auf jeden Fall hat das Ganze dann, ist das Ganze dann ein bisschen an so eine Jaiba-Kreatur angelehnt, das Ganze. Und ja, und dann geht es eben darum, den Trick des Täters zu entlarven. Und von Anfang an gibt es eigentlich bloß zwei Verdächtige, eben eine Frau, die sie vor dem Telefonat gesehen haben, und eben dieser Kontaktmann von denen. Also zwei Verdächtige. Und ansonsten, jetzt komme ich gleich zur Bewertung, finde ich, dass an dieser Folge die Detective Boys gefehlt haben, weil ich finde, bei sowas wie Yaiba und so weiter hätten dann schon die Detective Boys dabei sein sollen. Weil Conan damit wenig anfangen kann mit dem Zeugs. Aber naja, also, aber ich gebe trotzdem mal für den ganz ordentlichen Filler eigentlich im Großen und Ganzen gebe ich mal 3 Detective-Boys-Abzeichen. Genau, da kann ich auch nur zustimmen. Ich würde ihm auch 3 Detective-Voice-Abzeichen ich habe den die Episode auch gesehen und fand es mal einen recht gelungenen Filler, auch mal mit einem anderen Aspekt. Natürlich, dass die Leiche gleich am Anfang gefunden wird, ist natürlich klar bei einer einteiligen Folge. Das kann man eben nicht anders machen. Und also bei mir persönlich haben die Detective Boys nicht gefehlt. Ich fand es auch mal ganz interessant, mal so eine Folge zu sehen, wo die Detective Boys nicht dabei sind. Und ja, ich habe auch versucht, mit Conan den Fall zu lösen und bin in der Filler-Episode mal nicht vor ihm drauf gekommen. Also ja, war ganz interessant und auch gut gemacht. Auch haben sie sich was Gutes ausgedacht und auch die Auflösung ist natürlich ganz schön kompliziert. Also ich gebe dem Ganzen auch 3 von 5 Detective Voice Abzeichen. Okay, dann mache ich jetzt weiter mit der Episode 597, die letzte Woche in Japan gelaufen ist. Und das ist kein Filler dieses Mal, das ist ein Manga, also ein Nicht-Filler. Okay. Und das ist der erste Teil dieses Falles in diesen heißen Quellen da. Und ja, also es geht so los. Die Detective Boys, also jetzt haben wir sie, die Detective Boys. Also sind mit Akaza auf dem Weg zu den heißen Quellen, also zu heißen Quellen, und in Japan gibt es ja überall heiße Quellen, weil die viele Vulkane da haben eben. Und die sind eben eingeladen worden, da Akaza seine Erfindungen da reparieren sollte und eben da zu Gast war. Ja, dann treffen sie gleich in den heißen Quellen eine ziemlich unfreundliche, aber prominente Schauspielerin, und die ist mit ihrem Team da und scheint was zu drehen. Also da sieht man dann schon mal die Verdächtigen für später. Und so gehe ich auch immer an den Fall ran, wenn ich dann gleich sehe, die Charaktere, die sie da kennenlernen, das sind dann meistens die Verdächtigen für später. Und hier werden einmal erstmal eine Schauspielerin haben wir da getroffen, diese berühmte Schauspielerin, und einmal einen Manager und den Manager dieser Schauspielerin eben und dann Drehbuchautor und dann eben noch einen Schauspieler. Also 4 Personen sind es dann eben. Auf jeden Fall sind die Detective Boys ziemlich, freuen sich ziemlich auf das Bad in den heißen Quellen. Und da ist dann eben, die Spezialität des Hauses ist dann eben so eine heiße Quelle mitten auf einem See. Also da hat man dann eine gute Aussicht auf den See, der darunter liegt. Und das über komplett überfüllt war, dann haben sie dann die Idee gehabt, dass sie dann am nächsten Morgen früh um 4 oder 5 eben da schon antanzen, und dann eben ist das Bad eben komplett frei und die können da sich entspannen dann dran. Und auf jeden Fall, dann bleiben sie wirklich die ganze Nacht wach und sind dann um 4 oder 5 Uhr morgens, tanzen dann da an und wollen reingehen. Und dann als Ai und Warte mal, wie Ai und Ayumi eben dann in das Frauenbad wollen, finden sie da eben drin eine Leiche von dem alten Mann. Das war eben dieser Drehbuchautor von vorhin. Und ja, dann Conan hört den Schrei von Ayon Ayumi, rennt ins Frauenbad rein und sieht dann eben die Leiche. Aber naja, in dieser Situation hat eben Conan die Möglichkeit, Ayon Ayumi nackt zu sehen, was natürlich einen Skandal darstellt, denn Conan, einmalige Situation, gab es noch nie. Auf jeden Fall, ja, da machen dann auch Mitsuhiko und Gendt dann so eine Andeutung an Conan, ob er was gesehen hat. Und der Drehbuchautor, der da tot da war, das war dann eben an. Das hat dann erstmal nach Selbstmord ausgeschaut, also die Polizei hat es so gesehen. Aber Conan hat dann natürlich sofort den Mord vermutet und ja, die Ermittlungen gehen dann eben weiter und ziehen sich dann auch noch über die nächste Folge hinweg, die eben am letzten Samstag angelaufen ist, also gestern. Und ja, dann danach, nach der Folge, die gestern angelaufen ist, also nächste Woche läuft dann wieder ein Filler. Zu dem weiß ich jetzt noch nichts Bescheid. Und dann läuft die Folge 600, also ein kleines Jubiläum. Und da geht es um diesen Kappa-Fall. Ich weiß nicht, da weiß Philipp mehr wie ich, aber es scheint ein ziemlich guter Fall zu sein. Ja, erstmal muss ich noch zu der Episode 597 sagen, dass er mit der heißen Quelle. Also da fand ich die die Manga-Version deutlich besser. Auch da konnte man noch mal ein bisschen mehr sehen und nicht so, wie das im Anime zensiert wurde, wie ich das gesehen habe. Also ich muss dem Ganzen dann auch mal wieder von meinen Detective Boys Abzeichen nur 2 von 5 geben. Also die fand ich nicht ganz gut, die Umsetzung, obwohl es eigentlich ein ganz ordentlicher Fall ist. Und auch mal wieder ein alter Bekannter mit dabei, und zwar der Inspektor Hugo Yokomitsu, der ja das letzte Mal bei diesem Fall mit dem Meerhornfelsen mit dabei war, an den sich sicherlich einige noch erinnern. Ja, wie gesagt, ich finde die Anime-Umsetzung schlecht und hätte mir da eigentlich Besseres erhofft, auch von so einer eigentlich interessanten Folge. Ja, zum Kappa-Fall, also da ist ja eigentlich ein kleines Jubiläum. Ich habe auch intensiv gehofft, dass diese Folge zur Folge 600 wird, und das ist auch so geworden, habe ich ein Glück gehabt. Also für mich einer der besten Fälle, die es überhaupt gibt. Und ja, es geht natürlich wieder, wer jetzt mit dem Begriff Kappa nichts anfangen kann. Das ist ein Wesen aus der japanischen Mythologie, das sich an Flüssen aufhält und natürlich nicht existiert, also ganz klar. Und wer passt natürlich besser zu solchen Fällen wie Yamamura, der natürlich wieder auch mit dabei ist, weil der Fall auch in der Präfektur Gunma spielt. Und ja, das ist eigentlich ein richtig guter Fall. Ich freue mich da schon richtig drauf auf die Anime-Umsetzung, hoffe, dass sie genauso gut wird wie das Manga-Original. Und ja, ich glaube, du hast noch keine Bewertung zur Episode 597 abgegeben, oder? Ja, ich denke mal, das mache ich erst, wenn der Fall komplett ist, weil ich weiß ja noch nicht, wie er ausgeht. Und ja, ich würde es dann auf nächsten Newscast verschieben, die Bewertung. Ach so, okay. Ja, dann mache ich weiter mit den Manga-Kapiteln. Da habe ich ja letztes Mal schon angefangen mit den Kapiteln 756 bis 758. Das ist jetzt der neueste Fall. Wieder ein Fall mit 3 Kapiteln. Und ich habe da ja auch letztes Mal schon angedeutet, worum es denn geht, weil ich den noch nicht gelesen habe. Jetzt habe ich damit mal angefangen und musste erstmal einiges richtigstellen. Und zwar befinden sich Rankonnen und Sonoko in der Baker-Universität und gelangen dort in ein Gruselkabinett, weil sie von den Studenten dort dazu überredet werden. Und dann wird dort eine Person durch Ziankali vergiftet. Und ja, wie das hier bei uns so üblich ist im Conan Cast, will ich jetzt die Auflösung noch nicht spoilern. Wer das noch wissen will, der kann sich die Kapitel gerne mal durchlesen oder auch gerne bei uns ins Wiki schauen. Da sollten die Handlungen bald dazu folgen. Nach dem Kapitel 758 ist jetzt noch nichts weiter raus. Also da hat er sich jetzt Gosho mal wieder schöne Pause genommen. Und zwar kommt jetzt erst am 22. Dezember, also nahe Weihnachten, erst wieder ein neues Kapitel raus. Und ja, ich hoffe mal auf die Organisation. Ich bin da ziemlich zuversichtlich, dass vielleicht langsam mal wieder was kommen sollte. Wenn die Organisation nicht dabei ist, dann wünsche ich mir mal wieder einen Fall mit Subaru Okiya, der erst neulich ganz kurz aufgetreten ist im Manga. Ja. Soweit zu den Kapiteln. Ich glaube, du hast sie natürlich wie immer nicht gelesen, wenn ich das richtig weiß. Ja, dann würde ich sagen, war es auch schon für heute und den heutigen News-Podcast. Wie gesagt, nächste Woche gibt es mal wieder einen Themen-Podcast zu Band 68. Da werden auch wieder hoffentlich ein paar mehr Sprecher mit dabei sein als immer bei den News-Podcasts. Und ja, hört auf jeden Fall mal rein und dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.